ist es weiterleben. Wenn das Messer erstmal in dir steckt, wirst du in Lebensgefahr schweben. Du brauchst dich auch nicht aufzurüsten, dann kommst du mit Messer ohne ich. Die Gewehre aus Opas alten Küsten. Aus Opas alten Küsten. Du bist weit dran, kannst du das hören? Auf deinen Tod, Mahmut, werde ich schwören. An einem Baum hänge ich dich auf. Tief in einem dunklen Wald stirbst du, du Lauch. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lang, denn dein Anblick, der macht dich krank. So schnell wie möglich sollst du sterben, sonst droht dir hier das große Verderben. Mit deiner großen Fresse denkst du, du hast dir was zu sagen. Tust dir ein auf Nazi, doch man darf ruhig hinterfragen. Denn du willst kein Deutscher sein, doch bist nur ein pseudo-deutsches Schwein. Du bist ein pseudo-deutsches Schwein. Ja, Mahmut, hast du die Verarsche in die Hosen geschissen? Versteck dich lieber vor mir, sonst passiert genau dasselbe noch mit dir. Bei uns zum Schluss noch eine kleine Sache. Oh.